Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 3, 230 an Schiller. Die Exemplare des letzten Bandes sind endlich angekommen und ich schicke gleich hier ein halb Dutzend für Sie, Loder, Justizrat Hufeland, Hofrat Hufeland, Griesbach und Humboldt. Auch folgt der körnerische Brief, den ich mit vielem Vergnügen mit den Gedichten verglichen habe. Ich wünsche bald zu erfahren, was er über den Roman sagt. Leben Sie recht wohl. Ich arbeite jetzt nur, um diese paar Monate zu überstehen und die ungünstige Zeit der kurzen Tage und des traurigen Wetters nicht ganz unnütz zu verleben. Weimar, den 22. Oktober 1796. G.